Kapitel 2 Hören. Höre, was die vier Jugendlichen über ihre persönlichen Helden sagen und schreibe den Buchstaben neben das passende Bild. A. Mein Held ist Archäologe. Auf der ganzen Welt sucht er nach den Resten alter Kulturen. Er erlebt fantastische Abenteuer. B. Mein Held ist ein Superheld. Er ist ein junger Mann, der manchmal zu einer Spinne wird. Er hilft Leuten, die Probleme haben. Super! C. Also, ich finde eine weibliche Heldin am besten. Sie ist Heldin in einem Videogame und auch einem Film. Sie ist sehr stark und sehr schön. D. Er ist ein Junge, so wie ich. Er kann aber zaubern und kennt sich mit Magie aus und solchen Sachen.